vergiftet werden von Söhnen. So ist Untersuchung durch die brennende Kammer. Wenn von Eifersucht getriebene zu Hexen gehen und ein Lied der Geliebten dem Wachs aufdrücken und das Bild durchstechen, das in der Ferne die Geliebte verhechte. So urteilt die brennende Kammer. Wenn Diebe die Träger von Schmuck erstechen in finstern Winkeln, werden sie angehaucht von Feuerwagen der brennenden Thank you.